1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, unsere Freitag-Nachtausgabe. Eine freie Themenausgabe. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Susanne und Susanne ist 45. Susanne, hallo. Hallo. Hallo, Domian. Ja, und was geht's bei dir, Susanne? Ja, ich habe meine beiden Geschwister verloren. Mein Vater ist schwerst demenzkrank. Ja, und ich habe in dem Moment zurzeit gar keinen Lebenswillen mehr. Wann hast du deine beiden Geschwister verloren? Ein Bruder schon ein bisschen länger, 22 Jahre. Vor meine, 22 Jahren? Ja, mein Bruder und meine Schwester vor einem Jahr. Also am 29. August ist es ein Jahr her. Wie alt ist deine Schwester geworden? 48. Ja. Die Mutter ist auch schon verstorben? Nein. Nein. Meine Mutter hat meinen Papa zu Hause und die versucht ihn halt zu pflegen, soweit es geht, ja. Ja, und das macht mir halt Sorgen, weil ich ein bisschen weiter weg wohne. Ja. Und ich bin ja nicht vor Ort und da habe ich schon ein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt noch die Einzige bin. Ja, wie weit wohnst du denn entfernt? 260 Kilometer. Oh ja, das ist weit. Da kann man nicht mehr eben mal rüberfahren abends. Ja, zumal ich ja selber berufstätig bin, mein Mann, und das geht ja alles nicht so. Aber ich habe schon ein arg schlechtes Gewissen. Wie ist denn der Zustand deines Vaters? Schlecht eigentlich. Also. Beschreib mal. So großartig mit ihm sprechen kann ich nicht mehr, weil er nicht mehr das wahrnimmt, was ich ihm sage. Erkennt er dich dann noch? Ja, also wenn ich mit ihm telefoniere, er weiß schon, dass ich Susi bin. Und er fragt auch oft, wann ich komme. Das weiß er dann wohl auch. Aber wenn ich so sage, Papa, dat oder dat, ist nicht mehr. Ja. Also kommt gar nichts mehr. Und das tut mir natürlich noch mehr in der Seele weh. Ne? Wie alt ist er? 78. 78. Und deine Mama kümmert sich ganz allein um ja, ihn. Ja, genau. Sicher, sie, ich meine, sie ist ja auch herzkrank und sie versucht das alles zu stemmen. Aber ich meine, das schafft sie ja auch nicht alles alleine. Hast sie muss ihn ja auch überall mitnehmen, egal wo sie hingeht. Sie kann ihn ja nicht mehr alleine zu Hause lassen oder was. Ja. Das ist schon eine Belastung. Und natürlich habe ich die Belastung dann hier auch, habe ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht vor Ort bin. Ich versuche dann immer, dass sie hier runtergezogen, also dass sie nochmal hier runterziehen, dass ich dann hier bin für die, aber Mama möchte das nicht mehr. Hast du den Eindruck, dass, oder habt ihr den Eindruck, dass sich der Zustand jetzt rapide verschlechtert, also schneller verschlechtert als... Ja, sage ich schon, ja. Weil er gar nicht mehr so wahrnimmt, also am Telefon bringt mir gar nichts. Wenn du ihn dann besuchst, wenn du da bist und du stehst ihm gegenüber, erkennt er dich als seine Tochter? Glaube ich jetzt nicht mehr. Ja. Wir haben uns das letzte Mal jetzt gesehen bei der Beerdigung bei meiner Schwester. Und da war es schon, ich meine, gut, da kam jetzt auch die Trauer bei, was sehr schwer war für meinen Vater. Aber ich glaube, ich weiß es nicht. Ich sage einfach mal nein. Bei der Beerdigung der Schwester habt ihr euch das letzte Mal gesehen? Ja. Das war vor einem Jahr? Ja. Warum fährst du nicht öfter mal dorthin? Ja, das ging nicht, weil ich beruflich auch viel Wochenende arbeiten muss. Mein Mann auch. Und das hat alles nicht so hingehauen, wie wir wollten. Weil 260 Kilometer ist schon weit, aber auch nicht so weit. Nein, dass man das ist richtig. Und das ist ja auch das, was ich mir auch immer vorwerfe. Dass ich nicht mal eben sage, komm, wir fahren mal eben und wir machen mal eben. Aber du hast gerade am Anfang auch sowas gesagt, dass du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr. Genau. Weil mich das schon arg belastet. Wie sieht deine Familie aus? Du hast einen Partner, sagst du? Ich habe einen Mann und meine Tochter. Und da ist aber alles in Ordnung bei euch in der Familie? Soweit, ja. Da kann ich jetzt nicht sagen, sind für mich da und versuchen mich aufzufangen, aber geht halt nicht immer so. Jetzt gibt es keine weiteren Geschwister mehr? Nein. Nein, du bist jetzt die Einzige und an dir hängt dann auch die Verantwortung, wie alles weitergeht. Genau, und davor, ich bin immer stark gewesen oder ich bin auch eigentlich eine starke Persönlichkeit, Aber das hat mich jetzt ziemlich runtergezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich gut verstehen, dass du dir große Sorgen machst, weil der Zustand wird sich natürlich verschlimmern. Ja. Die Belastung für deine auch schon ältere Mama, wie alt ist deine Mutter? Die ist 76. 76 und herzkrank ist natürlich, wird auch immer größer und irgendwann wird sie es vielleicht nicht mehr schaffen. Ja. Was dann? Ja, genau. Was die Frage stelle ich mich jeden Tag stelle ich mir die Frage. Was hat sie denn, die Mama, wenn du mit ihr darüber redest? Ja, die Mama macht mir eigentlich manchmal schon Vorwürfe halt, dass ich nicht oft da bin. Mhm. Und. Und das macht mir natürlich dann auch zu schaffen, ja. Weil ich ihr dann versuche auch zu erklären, das ist ja auch hier mein Leben, ja. Aber ich muss jetzt nochmal fragen, Susanne, bei allem Respekt für Arbeit und so, aber das verstehe ich wirklich nicht, dass man ein ganzes Jahr da nicht da war, wenn man nur 250 Kilometer entfernt wohnt, da muss doch mal irgendein freier Tag und mal ein Wochenende sein oder mal Urlaub, wo man mal, oder Weihnachten oder so etwas, wo man mal hinfährt. Ja. Warum tust du es denn nicht? Ja, dann war das immer so, wir haben immer ein bisschen ältere Auto, sagen wir mal einfach so, ja. Dann ist das Auto mal kaputt gegangen, dann war dies und dann war das. Ja. Und dann kam eins nach dem anderen. Und aber das sind das blöde Sachen. Das ist ja das, was mich ja auch belastet. Weil normalerweise ist das eigentlich ein Sprung. Also wenn man sagen könnte, 2,5 Stunden oder 3 Stunden, dann wäre ich bei meinem Vater, ja. Ja, und mal du wärst bei deinen Eltern, du wärst bei deiner Mutter. Ja. Wie war es denn zum Beispiel Weihnachten oder Ostern? Hm? Ja, halt telefonischen Kontakt. Aber das war früher jetzt auch nicht, wo mein Vater jetzt keine Demenz hatte, war das auch nicht mehr. Ja? Mhm. Also, ganz im Ernst, erklär mir mal, warum ist das so? Das mit der Zeit und so, das sind alles Ausreden, das muss einen anderen Grund haben. Hat es ja auch, weil ich eigentlich, wie soll man das sagen, mit meiner Mutter nicht so den besten Kontakt hatte. Ach so. Ja, mit dem Papa schon. Mhm. Den habe ich geliebt abgöttisch, also liebe ich auch abgöttisch, aber meine Mutter da, das war nicht so, wie man das sagen sollte, ja. Mhm. Deswegen war das immer, und ich weiß auch, wenn ich jetzt runterkommen würde, wäre es nur Vorwürfe oder ach, was weiß ich was, was es da gibt. Ah, ich verstehe. Also das Verhältnis zur Mutter ist nie so doll gewesen. Genau. Zum Papa sehr stark und sehr eng. Deshalb tut es dir auch so leid, dass er jetzt so krank wird und du kannst nichts machen und mit der Mutter kannst du nicht. Also eine ganz vertrackte Situation. Ja, genau. Und deswegen stehe ich da, weiß manchmal nicht, was ich machen soll, ne? Wenn deine Mutter oder wenn die alten Leute, deine Mutter kannst ja entscheiden, schon nicht mehr umziehen wollen und natürlich wird sie dann nicht umziehen wollen zu dir in deine Gegend, wenn ihr kein gutes Verhältnis habt, wäre sie denn dazu zu bewegen, in ein Altenheim zu gehen zusammen mit dem Vater? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Möchte ich auch gar nicht in Erwägung ziehen, ihr das vorzuschlagen. Ja gut. Es gibt ja auch gute Senioren. Ja, ich arbeite im Altenheim, ich bin Pflegehelferin. Ach so, du kennst es sogar. Ja, genau. Ja. Und deswegen würde das ganz optisch, also wenn sie heruntergezogen, ich wäre ja für sie da. Okay, also was haben wir für Optionen? Also die Möglichkeit, dass sie zurück dahin zieht, wo du wohnst, das fällt flach, das will die Mutter nicht. Nein. So. Du fährst nicht so gerne dahin. Und da ist auch noch eine relativ große Entfernung. Ja. Der tut dein Vater leid. Ja. So, wie löst man dieses Problem? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt gesagt, jetzt wollen wir über nächstes Wochenende mal hinfahren. Aber wie gesagt, das ist dann immer nur ein paar Tage, die man da ist. Dann fährt man wieder nach Hause, noch mit einem Päckchen schlimmer. Mhm. Ich den Papa so sehe. Wovor ich auch natürlich Angst habe, was ja auch selbstverständlich ist. Also weißt du, Susanne, an deiner Stelle würde ich schon, auch wenn das mit das Verhältnis mit der Mutter nicht so toll ist. Mhm. Es ist ja nicht richtig schlimm, ne? Oder? Geht. Geht. Ich würde einfach jetzt versuchen, öfter dahin zu fahren. Mhm. Vielleicht entspannt sich das ja sogar ein bisschen mit deiner Mutter, das weiß ich nicht, das kann ich nicht einschätzen. Mhm. Aber du bist zumindest dann, das ist ja für dich auch ein gutes Gefühl, öfter bei deinem Papa. Wenn alle anderen Möglichkeiten nicht zu realisieren sind, dann mach das zumindest. Und sorge dafür, wenn deine Mutter es nicht mehr alleine schafft, dass da eine Pflegekraft kommt, dass da Hilfe von außen organisiert wird, dass sie nicht alles alleine auf den... Ja, habe ich ja schon 10-mal gesagt, aber sie nimmt auch nicht viel an. Okay, dann kann sie es ja auch noch irgendwie. Mehr als anbieten kannst du ja nicht. Aber in dieser komplizierten Konstellation würde ich jetzt entscheiden, auch wenn das Verhältnis zur Mutter nicht so gut ist, ich würde da öfter hinfahren. Vielleicht bereitest du deinem Vater dennoch eine große Freude. Vielleicht hat er doch irgendwelche wachen Momente und er erkennt seine Susanne und ist ganz glücklich vielleicht. Du musst ja gar nicht groß über Nacht bleiben. Du kannst ja immer wieder mal so einen Tag oder mal hinfahren am Wochenende. Mhm. Fährst morgens hin, früh und abends wieder zurück. Mhm. Das kann man bei der Kilometerentfernung. Ja, eigentlich schon, ja. So würde ich es zunächst mal machen. Und alles andere muss sich dann irgendwie entwickeln, weil es gibt ja keine objektiv gute Lösung, glaube ich. Aber du bist generell mit den Nerven ziemlich runter, ne? Ja, ja. Mhm. Mhm. Deshalb würde ich jetzt meine Psychologin nochmal anrufen. Das finde ich wichtig, das wäre gut. Das wäre lieb. Susanne, alles Gute wünsche ich dir. Die Magdalena meldet sich gleich bei dir. Ja, und danke. Viel Kraft und viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer. Und hier ist Marga. Marga ist 88. Guten Morgen, Marga. Hallo, Domian. Hallo, Marga. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, Domian, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ach, brauchst du gar nicht. Brauchst du gar nicht. Also, ich bin 88. Ja. Und bin seit 43 Jahren verwitwet. Und unsere Ehe war kinderlos. Ja. Und vor 3 Wochen klingelt es bei mir an der Haustür. Da steht ein ausgewachsener Mann und sagt, ich bin der Hartmut, 66 Jahre, ich bin das Kind ihres verstorbenen Mannes. Ach. Ja. Und ich wusste aber, dass dieser Junge existiert. Der ist geboren kurz vor unserer Hochzeit. Ah, du wusstest davon? Ja, ich wusste davon. Von der Jugendliebe meines Mannes, ja? Ja. Und dann ist er im Krieg gewesen und ist aus Gefangenschaft in seinen Heimatort entlassen worden. Ja. Und das war die russisch besetzte Zone. Ja. Und da ist er im Haus verraten worden, weil er bei der SS war, ja, an die Russen. Mhm. Und ist dann über die Grenze hier, schwarz über die Grenze in unser besetztes Gebiet und ist bei mir gelandet. Ach so, ja. Dann haben wir geheiratet und 3 Wochen vorher wurde der Junge geboren. Er kriegte dann hier die Aufladung, hat auch die Vaterschaft anerkannt. Mhm. Und wir haben aber die ganzen Jahre, nee, muss ich anders erzählen, der Junge ist unehelich geboren und die Kindsmutter hat den Vater nicht genannt, ja, unbekannt. Ach so. Und dann ist er 5 Jahre bei den Großeltern groß geworden und dann hat die Kindsmutter später geheiratet, einen wesentlich älteren Mann und der Junge hat bis zum Tode dieses Stiefvaters nicht gewusst, wer sein leiblicher Vater ist. Sag mal, und der Junge ist aufgewachsen dann in der DDR? Ja, in der DDR. Ja. Ja, lass mich mal fragen, und in all den Jahren eurer Ehe habt ihr dann nie wieder was gehört von dem? Nein. Also ich wusste nur den Namen und den Ort. Und dann habe ich jetzt nach der Grenzöffnung, habe ich nach 30 Jahren, als mein Mann schon 30 Jahre tot war, habe ich gedacht, keine Kinder, da gibt es doch irgendjemanden, da muss man doch was finden können, ja? Dann habe ich an die Ämter geschrieben und habe aber immer keine Auskünfte gekriegt wegen des Datenschutzes, ja. So, und jetzt steht er bei dir vor der Tür. Ja, und dann hat der Junge aber auch gesucht. Er hat immer gesucht, wusste auch nur den Namen und den Ort, ja. Und ist auch nicht weitergekommen, weil er ja nun einen anderen Namen hatte und ist hier im Einwohnermeldeamt bei uns im Ort gewesen. Und da hieß es, wir können Ihnen keine Auskunft geben, Sie suchen Ihren Vater, aber Sie haben ja einen anderen Namen, wir dürfen Ihnen keine Auskunft geben. Gut, ja? Wir machen es jetzt kurz, er hat dich gefunden. Ja, er hat mich gefunden, weil er im Archiv geblättert hat. Ja. Und da hieß es, der Vater ist verstorben und die Mutter lebt noch. Und dann ist er bei mir hier aufgetaucht mit seiner Frau. Ja. Und steht vor mir. Und der Junge ist schon 66. Der Junge ist 66. was ist denn das für ein Gefühl? So ein Stief? Na, also ich kann dir sagen, also es ist ja bühnenreif. Ja? Das und kann ich mir vorstellen. So grotesk ist, habe ich gedacht, du meldest dich mal. Und ich bin froh, dass ich durchgekommen bin. Ja? Wie war denn dann das erste Treffen mit euch? Also ich muss dir sagen, mich hat's bald umgehauen. Du hast dich sehr gefreut. Ja, ich habe mich gefreut. Ja. Und wir haben jetzt auch lockeren Kontakt. Es liegen zwar 260 Kilometer zwischen uns, aber wir schreiben uns. Und ich habe natürlich dann alles ausgetauscht hier. Und alles, was ich hatte, habe ich ihm mitgegeben von seinem leiblichen Vater. Und Was waren denn so seine Hauptfragen, die er dir gestellt hat über seinen Vater? Weißt du, fällt dir da was ein? Was hat ihn besonders interessiert? Na, weißt du, das ist so fremd alles, ja? Und vorhin hat hier dein Kollege gefragt, ob ich einen Schreck gekriegt habe, dass er meinen Mann ähnlich sieht. Aber das kann man nach so vielen Jahren nicht sagen. Ja, manchmal schon. Da sieht er ihm denn ein bisschen ähnlich? Nein. Würde ich nicht sagen. Ja. Nein. Ich habe jetzt aber Bilder von ihm. Wir tauschen alles aus. Ja, und ich habe alles, von was ich von meinem Mann hier hatte, weil ich selber keine Kinder habe, habe ich ihm alles mitgegeben. Hm. Denn das interessiert ihn ja. Der hat ja nun erstmal Zeit gehabt, in allem zu blättern. Natürlich, ich habe ihm ja natürlich alles mitgegeben. Hat er denn auch Kinder? Ja, er hat Familie und hat auch 3 erwachsene Kinder, noch nicht verheiratet, aber schon berufstätig und schon älter. Das heißt, die wirst du wahrscheinlich dann irgendwann auch mal kennenlernen, hoffentlich. Ja, die haben mich eingeladen. Ich soll auch da mal hinkommen, aber ich fahre jetzt nicht mehr. Mit 88 bin ich zwar noch motorisiert, aber wenn, dann kann ich ja auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder die holen. Die kommen auch noch mal wieder. Also ja, ist das haben mich beide noch besucht. Hier, ist das doch eigentlich auch jetzt in deinem doch schon stolzen Alter noch ein tolles Ereignis, dass das da so ein Knabe auftaucht von 66 Jahren. Ja. Ich habe ihn umarmt und habe gedacht, mein Gott, dass ich das noch geschafft habe. Super. Denn ich habe ja das Leben auch nicht gepachtet mit 88. Genau, das kann man so sagen. Und ihr telefoniert ab und zu und seid jetzt in lockerem Kontakt. Ja. Super, ist doch eine schöne Geschichte. Ja, da würde sich dein Mann ja auch wahrscheinlich, wenn er noch leben würde, wäre das für ihn natürlich auch wahnsinnig, ne? Ja, also die ganzen Jahre hat man ja nichts gehört. Ja, so viele Jahrzehnte, ja. Schön, dass du uns die Geschichte erzählt hast, Marga. Ja, Domian, ich habe mich auch gefreut, dass ich durchgekommen bin. Ja? Super. Deine Sendung ist toll. Ja? Dankeschön, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50. Und an dieser Stelle möchte ich euch gerne unser Thema nächste Woche sagen. Nächste Woche ist unsere letzte Woche vor der Sommerpause. Und da geht natürlich alles wie gewohnt vor sich. So auch dann in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag unsere Themennacht. Und das Thema nächste Woche heißt: Dieses Geräusch hat mein Leben geprägt. Ich möchte gerne mit euch über Geräusche sprechen, mit denen ihr etwas sehr Schlimmes oder auch etwas sehr Schönes verbindet. Also zum Beispiel Reifenquietschen, Aufprallgeräusche, Schreie oder vielleicht auch ein V8-Motor oder Kinderlachen oder der Ruf eines Käuzchens oder überhaupt ein Vogellaut. Was auch immer, es gibt ganz viele Geräusche, mit denen man unter Umständen etwas verbindet. Und wenn man das Geräusch hört, ist man sofort bei dem Ereignis, was damals passiert ist. Bei Gerüchen geht das ja übrigens auch so, aber nächste Woche sprechen wir über Geräusche. Also dieses Geräusch hat mein Leben geprägt, das ist unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr euch gerne anmelden wollt, dann macht das über domian@wdr.de. Dieses Geräusch hat mein Leben geprägt. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht, heute Freitag, und ich bin verbunden mit Andi. Andi ist 28. Hallo, Andi. Hi, Domian. Ja, Andi. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, schön, dass ich durchgekommen bin. Es geht darum, dass ich jetzt 28 bin und ich kann nicht auf den Friedhof gehen. Da liegt meine Mutter, seit ich 16 bin. Sie ist verstorben. Mhm. War im Krankenhaus, ist operiert worden. Im Kopf, am Gehirn, Tumor raus. Ja. Und sollte dann aufwachen aus der Narkose. Mhm. Ist das Gehirn angeschwollen und ist dann leider nicht mehr aufgewacht. Da ist deine Mutter sehr jung verstorben. Sie war 48. Ist kein Alter, um von uns zu gehen. Natürlich nicht. Richtig. Mhm. Bist du Einzelkind? Ja, ich weiß nicht, ob... Bitte? Bist du Einzelkind? Ich bin Einzelkind, ja. Und es fällt mir wirklich unwahrscheinlich schwer, da auf den Friedhof zu gehen. Das heißt, vielleicht gibt es ja andere Menschen, denen das auch so schwer fällt. Mhm. Viele aus meinem Freundeskreis können es nicht verstehen. Wir haben so oft versucht und sagen, Andi, komm, wir gehen mal auf den Friedhof, wir gehen zusammen. Ja. Sag ich, aber warum muss ich denn da hin? So, das Ganze liegt jetzt 12 Jahre zurück. Das ist jetzt 12 Jahre her. Da warst du 16 Jahre alt. Wie war denn das damals? Bist du denn mit auf die Beerdigung gegangen und dann mit auf den Friedhof? Natürlich, ja, klar. Ich bin mit auch nochmal vorher in die Leichenhalle und wollte meinen Vater zwar nicht, sag, nee, guck dir das lieber nicht an. Wollte ich unbedingt. Das heißt, du hast deine Mutter nochmal als toten Menschen in der Leichenhalle gesehen. Genau. Ja, der Sarg war auf. Ja, richtig. Mhm. Richtig. Naja, das ist nicht immer so, deswegen frage ich gerade. Es ist nicht, ach so, okay. nicht immer so. Nee, mein Vater wollte es nicht. Ich sag, doch, will ich aber. Mhm. Sagt er, gut, dann mach das. Ja, dann wie, ist sie ja. Wie hast du das in Erinnerung? Wie hast du das in Erinnerung? Naja, das Bild geht nie wieder aus meinem Kopf. Das brennt sich so ins Gehirn rein. Das vergisst man nie wieder. Und dann ist deine Mutter beigesetzt worden und dann bist du mitgegangen, wahrscheinlich mit den anderen Trauernden auch. Und war das der einzige Besuch auf diesem Friedhof, die Beisetzung? Nee, in den 12 Jahren bin ich schon 4-5 Mal auf dem Friedhof gewesen. Auch an ihrem Grab? Ja, richtig. Aber es fällt mir halt unwahrscheinlich schwer. Und ich weiß nicht, ob das normal ist. Beschreib doch mal, wie das für dich ist, wenn du dann am Grab deiner Mutter stehst. Ja, ich weiß halt, was sie alles für mich bis 16 getan hat, ja. Und es ist meine Mutter. Ich liebe sie über alles und habe sie auch geliebt über alles. Und ja, wie ist das für mich? Eine ganz schwierige, unangenehme Situation. Ist es generell so, dass du den Tod eigentlich noch nicht verarbeitet hast, auch wenn du nicht auf dem Friedhof bist? Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Damals hat im Krankenhaus der Arzt zu mir gesagt, Andi, brauchen Sie einen Psychiater? Da sag ich, nee, vielleicht komme schon irgendwie alleine damit klar. Nachhinein denke ich, vielleicht wäre es besser gewesen, vielleicht auch nicht. Ich meine, mittlerweile habe ich schon verarbeitet, klar. Okay, wie ist denn das so, so im normalen Leben? Auf den Friedhof gehen. Ja, wie, also so im normalen Leben, in deinem Alltag, denkst du nicht permanent an den Tod deiner Mutter? Nee, das ist richtig. Das ist richtig. Natürlich gibt es Lebenssituationen, wo man sehr oft an seine Mutter denkt und so weiter. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich nur und nur, das war vielleicht die ersten Jahre so, richtig, selbst das erstmal zu verarbeiten und damit klarzukommen. Ja. Hast du ein Bild zu Hause hängen von deiner Mutter? Nicht nur eins. Nicht nur eins? 5 Stück, ja. Ja, und wenn du diese Bilder siehst, die an deiner Wand hängen von deiner Mutter, was für ein Gefühl hast du da? Ja, schöne Erinnerung. Einfach wirklich schöne Erinnerung, so wie es auch eigentlich sein soll, ne? Diese schöne Erinnerung hast du nicht, wenn du an ihrem Grab stehst. Dann kannst du nicht so an ihr Leben denken, an früher. Nee, das fällt mir wirklich echt schwer, da auf den Friedhof zu gehen und da ins Grab zu gehen. Weil ja. Was denkst du denn dann, wenn du an dem Grab stehst? Ja, dass ich sie doch sehr vermisse. Ich meine, man braucht ja seine Mutter. Man braucht selbst seine Mutter noch mit 28. Natürlich, das könnte aber genauso sein, wenn du die Bilder anschaust. Könntest du ja auch so eine Empfindung haben, hast du aber nicht. Nee, da habe ich schöne Erinnerungen. Mhm. Irgendwie ganz komisch. Hängt das vielleicht damit zusammen, dass dir dieser Anblick der deiner verstorbenen Mutter in der Leichenhalle damals so einen Schock versetzt hat? Das könnte durchaus sein. Darüber habe ich aber so noch nicht nachgedacht. Ich habe das gerade so aufgefasst, dass das für dich ein schlimmer Anblick war. Stimmt das? Ja. Ich denke, mein Vater wollte mich irgendwo schützen und sagen, du kommst da nicht mit hin. Aber ich wollte es ja unbedingt. Wenn du das heute nochmal entscheiden könntest, würdest du sagen, nein, ich möchte, dass der Sarg nicht aufgemacht wird, ich möchte sie nicht noch einmal sehen. Würdest du das heute so entscheiden? Ja, ich glaube schon. Vielleicht hängt es ja wirklich mit dem Erlebnis zusammen. Weißt du, Andi, dann, ich finde das ja auch gar nicht so wichtig, auf den Friedhof zu gehen. Jeder Mensch hat das Andenken an den Verstorbenen an einem anderen Ort. Viele haben es ausschließlich in ihrem Herzen, in der Erinnerung. Viele haben zu Hause so eine Ecke sich vielleicht zurechtgemacht, eine Andenken-Ecke. Du hast auch viele Bilder von deiner Mutter in der Wohnung. Das ist ja eigentlich ein viel schönerer Ort, sich an deine Mutter dann zu erinnern, wenn du die Bilder anschaust. Dann geh doch einfach nicht mehr auf den Friedhof. Wenn dir das nicht gut tut, wenn es vielleicht verbunden ist mit diesen schlechten Erinnerungen und Erlebnissen damals, finde ich es auch nicht schlimm, wenn man nicht auf den Friedhof geht. Oder ja, finde ich ja auch nicht so schlimm. Man wird schon teilweise von Bekannten und anderen Leuten ein bisschen schief angeguckt. Ich meine, gut, ist ja sowieso egal, was andere Leute über einen sagen oder nicht sagen, aber naja, komm, du musst doch mal auf den Friedhof gehen und so. Ich finde, weil das für viele das Normalste der Welt ist, aber für mich halt nicht. Ja, also, weil ich es nicht kann. Ich will dir mal sagen, niemand hat das Recht, einem anderen zu sagen, du musst jetzt mal auf den Friedhof gehen. Das ist völliger Unsinn. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das ein guter Ort für ihn ist oder nicht. Wenn das für dich kein guter Ort ist und du Unbehagen hast, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht hängt es ja damit zusammen, vielleicht hat es auch noch einen anderen Grund, dann meide doch diesen Ort einfach. Du kannst ja das organisieren, dass das Grab ein bisschen gepflegt wird, dass es nicht verwildert, aber habe die Erinnerung und den Haupterinnerungsort dann eben in der Wohnung, wo die schönen Bilder von deiner Mama hängen, finde ich viel wichtiger. Lass dich da bloß nicht unter Druck setzen von irgendwelchen anderen Leuten. Okay. Wer bedrängt dich denn da am meisten? War eine gute Bekannte. Mhm. Eine wirklich gute Bekannte, sagt, komm, dann gehen wir mal zusammen dahin. Mhm. Du musst doch mal dahin. Und um das zu verarbeiten, sag ich, ich hab's doch irgendwo verarbeitet, sag ich, das ist doch gut. Also ich würde sagen, ich kenne auch einige in meinem Umfeld, die nicht gerne an Gräber gehen von geliebten Menschen. Auch nach vielen Jahren nicht. Also so ungewöhnlich ist das gar nicht, was du da empfindest. Okay. Lass dich da nicht verrückt machen. Wenn du sagst, ich habe es eigentlich verarbeitet und habe einen Ort, wo ich meiner Mutter gedenken kann, dann ist das auch in Ordnung, finde ich. Ja? Gut. Mein lieber Andi, alles Gute wünsche ich dir. Bitte nochmal. Bitte? Alles Gute habe ich dir gewünscht. Domian, hallo? Ja, jetzt ist die Leitung weg, aber ja, versteht mich vielleicht nochmal. Lieber Andi, alles Gute wünsche ich dir und mach's gut. Tschüss. Hier geht's weiter mit Therese. Und Therese ist 50. Guten Morgen, Therese. Hallo, Domian, da ist Therese. Therese. Und zwar, ich habe ein bisschen, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt anfangen soll. Es geht um meinen Lebensgefährten. Mhm. Wir haben eine Fernbeziehung. Also er wohnt in Baden-Württemberg, ich in Bayern, ich bin blind. Ja. Und es ist halt so, er hilft mir sehr viel. Und Sag mir, wenn ich es besser einschätzen kann, wie viele Kilometer sind das? Baden-Württemberg und Bayern, also ungefähr 200. Also ich wohne zwischen Nürnberg und Regensburg und er bei Karlsruhe. Okay, ich weiß jetzt nicht. Vielleicht so 300 Kilometer. Ja, maximal. Oder 250. Ja, ja, so in der Kante, genau. Hm, ja. Genau, und wir haben halt eine Wochenendbeziehung. Mhm. Oder so ab und zu mal. Mhm. Manchmal sehen wir uns alle 14 Tage, 3 Wochen. Wie lange geht das schon so, diese Beziehung? 6 Jahre. 6 Jahre schon? Hm. Ja. Du bist blind, er ist nicht blind? Er ist sehbehindert. Er ist sehbehindert und du bist komplett blind? Genau. Von Geburt an? Ja. Ja. Mhm. Und bei ihm ist auch von Geburt an, bei ihm ist vom Brutkasten und ja. Und was heißt sehbehindert bei ihm? Was kann er noch sehen? Also er sieht halt, ich glaube am rechten Auge sieht er halt, am linken sieht er nichts mehr. Mhm. Und am rechten Auge, das sieht er nur 10%. Mhm. Mhm. Mhm. Und er macht halt auch sehr viel, wir ergänzen uns halt schon immer wieder und manchmal haben wir auch ein bisschen leichte Reibereien und so, aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich ganz gut. Er ist geschieden, er hat einen Sohn. Ja. Und der Sohn, der ist 14, der Lukas. Und ach so, der ist noch so jung. Ja, aber er hat mit ihm mehr telefonischen Kontakt. Und ja, der ist halt jetzt in der Pubertät, der Sohn. Und ja, also, und mein Problem ist halt, wenn wir miteinander schlafen, dass ich halt immer meine, wenn er nicht richtig mit dem Samenerguss kommt, dass ich irgendwas verkehrt gemacht habe. Also, das meine ich halt dann immer. Kommt das denn öfter vor? Hin und wieder, würde ich sagen. Ja. Also, ich meine halt dann immer, also er ist zwar erregt und so weiter, und dann ist halt der Akt praktisch und dann merke ich halt, jetzt geht es wieder, also geht halt sein Penis wieder klein, wird halt und dann ist halt das wieder, also die Luft heraus sozusagen. Ja, und er hatte dann auch keinen Orgasmus? Weiß ich nicht so richtig. Also er sagt zwar schon mal, ihm tut es gut und mir gefällt alles von dir und hast du denn einen Orgasmus, wenn du mit ihm schläfst? Nicht immer. Nicht immer. Am Anfang war es öfters, wo wir uns kennen und lieben gelernt haben. Also wir waren schon mal zusammen vor 25 Jahren ungefähr. Ach so. Ja, ja. Und dann ist er mal auseinandergegangen. Dann habe ich meine Geschichten gehabt, er hat seine Geschichten gehabt. Mhm. Und ja, und dann vor 6 Jahren sind wir wieder zusammengekommen. Das heißt eigentlich eine Jugendliebe. Ja. Kann man so sagen. Genau. Hast du ihn, sprecht ihr offen über diese sexuellen Fragen? Ja, ich versuche schon immer zu sprechen und so, aber er versucht dann immer ein bisschen abzulenken und ich versuche dann schon immer wieder auf das Thema hinzulenken. Mhm. Und ich sage immer, ja, du musst mir schon sagen, was, weil ich sag's ihm ja auch, du, mhm, das tut mir jetzt nicht so gut, wenn du das so und so magst. Und und dann sage ich, du musst halt auch mit mir offen reden, was dir eigentlich gut tut oder nicht gut tut oder ja, so. Aber ich habe, also er sagt, ja, mir tut alles gut bei dir und also. Aber das glaubst du ihm nicht so ganz. Ja, irgendwie. Du glaubst, dass er vielleicht aus Rücksicht oder aus Scham irgendwas nicht so sagt, was er vielleicht doch denkt oder empfindet. Ja, kann sein, ja. Könnte sein, wenn er hat ja noch nie eine klare Antwort gegeben, so höre ich genau, das aus. Genau. Ja. Hast du ihm das auch mal gesagt, dass du auch nicht immer zum Orgasmus kommst? Ja, ja, das weiß er. Ja. Also, und was sagt er dazu? Er sagt halt oft, ja, das ist vielleicht der Stress oder dass wir nicht richtig zusammenkommen und weil er hat halt auch viel Stress manchmal, also gerade eben mit der Scheidung, naja, die Scheidung ist ja rum, aber er hat halt sonst noch andere Dinge, wo er sich halt beschäftigt und Wie alt ist er? 54. 54. Mhm. Ist denn so seine Potenz, so was das gesundheitlich, körperlich anbelangt, völlig in Ordnung? Müsste in Ordnung sein eigentlich. Müsste. Ja. Wir wissen es nicht genau, ne? War er denn schon mal bei einem Arzt? Hat das mal ja, der Arzt hat ihm zwar Tabletten gegeben, so, aber ich habe gesagt, er soll mal ein bisschen vorsichtig sein mit den Tabletten. Ich meine, das ist ja nicht immer so, dass das so ist. Manchmal kam er ja auch zum Erguten und so weiter. Was sind das für Tabletten, die er ihm gegeben hat? Ich weiß nicht, ob es ähnlich wie Viagra ist oder das weiß ich ach nicht. Ach so, was ähnliches, so ein Potenzmittel. Eine, ja. Und hat er die eingenommen schon? Nee. Nee, weil ich gesagt habe, er soll da mal vorsichtig sein. Weil ich würde sagen, ich würd ihm mal sagen, nimm so ein Pillchen mal ein. Wenn ihn das vielleicht ein bisschen wieder mehr in Fahrt bringen kann. Er ist ja erregt und alles, also das ist er ja. Und der wird auch steif und alles, aber wie gesagt, wenn wir Verkehr haben und es ist dann zu Ende, dann das, ist die Luft heraus. Also dann, ist natürlich ganz schwer zu sagen. Ihr seid aufgrund eurer Jugendliebe eigentlich ein altes Paar. Ich meine es jetzt nicht böse, sondern wenn man die Jahre so fast zusammen. Ja, genau. Da ist man natürlich nicht mehr so frisch und leidenschaftlich wie ganz am Anfang, ist ja auch völlig klar. Ja, Und Sexualität ist ja nun wirklich ein hochkompliziertes, hochsubjektives Gebilde, wo schon eine Kleinigkeit ja bewirken kann, dass es nicht funktioniert. Deswegen muss man da mit großer Vorsicht rangehen. Ja. Wenn dieser Arzt ihm das schon mal aufgeschrieben hat und er hat sogar diese Pillchen, Mensch, versucht es mal damit, das kann nicht schaden. Wenn der Arzt ihm das aufgeschrieben hat, wird er alles abgeklärt haben, dass er keine Herzmedikamente nimmt, die da irgendwie gegensprechen und so weiter. Da muss man so ein paar Sachen muss man da abklären. Ja. Vielleicht bringt das ein bisschen neuen Wind in eure Sexualität. Vielleicht macht ihn das dann auch ein bisschen sicherer. Also mich macht das schon sehr, sehr, sehr stutzig, wenn der Arzt ihm das aufgeschrieben hat. Offensichtlich hat er mit dem Arzt da ja drüber gesprochen. Ja, das war der Hausarzt, aber ich denke mal halt, der so viel Ahnung hat. Also ja, wenn das ein guter Hausarzt ist, kann der das schon ganz gut beurteilen. Ansonsten ist natürlich immer die Frage, wie offen ist man sich gegenüber, wenn er nicht... Ich meine, gut, ich denke mal auf der anderen Seite, vielleicht setze ich mich auch selber unter Druck irgendwo und denke mir... Also ich denke mal halt oft, ich habe jetzt irgendwas nicht richtig gemacht. Theresa, genau das wollte ich gerade sagen. Ja. Geh du da auch mal ein bisschen locker ran. Wenn er mal keinen Samenerguss hat und vielleicht auch keinen Orgasmus, ist auch egal. Hast du ja auch nicht. Wenn du das immer so im Kopf hast und da wirst du ja ganz verkrampft dabei und die ganze Sache wird dann noch verspannter. Ich würde einfach mal ganz gelassen angehen, habt euren Spaß, der muss ja nicht immer zum Höhepunkt führen. Ich glaube, je unbewusster man an Sexualität geht, desto schöner ist es und desto besser funktioniert es auch. Mhm. Okay. Also ich wäre da entspannt an deiner Stelle und würde ihm sagen, komm, probier das Ding mal aus, mal sehen, wie es dann mit uns beiden abgeht. Mhm. Okay. Okay, das kann ich schon mal machen. Liebe Theresa, alles ja. Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss. Mhm, ciao. Tschüss. Ciao. Und schon geht es weiter um 1.35 Uhr mit Selina. Ja, hallo. Hallo, 26. Stimmt das? Ja, grüß dich. Ja, stimmt. Hallo. Selina, schön. So. Ja, ich dachte, ich rufe mal an und gebe auch mal meinen Senf ab. Nein. Zu was? Ja, ich habe die Susanne, glaube ich, war die erste Anruferin, ne? Ja. Ich glaube, so hieß sie, ja. Mhm. Ich kann sie nicht so ganz verstehen mit ihrer Aussage. Also das war, sagen wir nochmal, die Susanne war die Anruferin, wo der Vater sehr schwer demenzkrank ist und die Eltern wohnen aber 200 Kilometer entfernt und sie hat irgendwie schlechtes Gewissen, dass sie da nichts machen kann. Mhm. Nein, mir tut es sehr leid für sie. Es sind auch immer Schicksalsschläge und die einen immer ganz schön mitnehmen. Ich kenne das ganz gut. Ich pflege jetzt meine Mutter 10 Jahre lang. 10 Jahre schon? 10 Jahre schon. Hm. Du bist 26? Ja. Was hat deine Mama und wie alt ist sie? Sie ist jetzt 64 und hat eine schlimme Lungenkrankheit mit dem diesbezüglichen Begleiterkrankung, die man dann dazu kriegt und befindet sich jetzt seit 2 Jahren ungefähr im Endstadium ihrer Krankheit. Und was ist das für eine, wie heißt die Krankheit? Ja, sie hat COPD im Endstadium und Lungenemphysem, also sie hat alles drumherum, was man kriegen kann, hat sie. Herzschwäche und ach, sie hat alles. Sie liegt zu Hause? Ja, genau. Ja. Und du, also, genau, und du wohnst halt mit ihr zusammen? Genau, schon immer. Und mich gab es immer nur im Doppelpack und ich bin immer halt da. Ne? Es gibt kein weiteres Kind? Doch, ich habe 5 Geschwister. 5 Geschwister? Aber ich bin das Nesthäkchen und die kümmern sich nicht drum. Das ist ein Ding. Wie, du bist das Nesthäkchen und du musstest mit 13 anfangen, dich um deine Mutter zu kümmern, während die Älteren sich nicht gekümmert haben? Das ist ein Ding. Und der Vater, wo ist der? Der ist gestorben, als ich 7 Jahre alt war. Das auch noch? Das heißt, also, das hast du auch schon mitgekriegt mit 7? Das habe ich auch schon mitgekriegt, ja. Und dann mit 13 wurde die Mutter so krank. Das ist ja nur wirklich eine extrem schwere Erkrankung. Ich habe auch schon viele Anrufe gehabt zu der Tim. Wie geht es deiner Mutter zurzeit? Ja, es ist ungefähr seit einem Jahr geht es bergab. Es nimmt sie auch nervlich halt mit, ne? Liegt sie komplett immer im Bett? Ja, es kommt immer drauf an. Liegen ist immer bei der Krankheit immer so ein bisschen schlecht, ne? Die meiste Zeit sitzt sie. Sie sitzt und sitzt und sitzt und sitzt und hat sie ein Beatmungsgerät? Ja, sie ist 24 Stunden halt an Sauerstoffgerät mit halt dran und die Ärzte sagen immer, es ist austherapiert und alles Nötige, was halt noch was man geben kann, hat sie und jetzt muss man halt warten, ne? Das heißt, du musst sie waschen, anziehen? Kann sie allein zur Toilette noch? Nein, gar nicht. Das musst du auch alles machen? Alles machen. Du musst sie baden auch, wenn das nötig ist? Ja, das geht gar nicht mehr. Das ist jetzt halt nur noch am Bett waschen und alle Anstrengungen, wie sie sich bewegt oder Arm heben, nimmt ja schon manchmal so sehr die Luft, dass sie... Musst du sie füttern auch? Nee, das geht noch. Sie probiert auch wirklich immer noch, dass sie so selber sich etwas noch dran hält, weil sie hält sich sehr am Leben fest. Ne? Sie will auch nicht... Ja, das hört sich jetzt blöd an, ne? Sie will nicht gehen, klar, ich würde sie auch nicht gehen lassen. Sie weiß, ich bin alleine, ich habe niemanden. Mhm. Ich habe jetzt eine 1 Jahre alte Tochter auch noch. Ich bin alleinerziehend. Aber sag mal, wie schaffst du das? Das ist doch ein 24-Stunden-Job, überhaupt dich um deine Mutter zu kümmern. Ja. Dann hast du auch noch eine Zeit für einen Freund. Es gab ein Kind. Ja, das ist alles blöd gelaufen. Ich hatte das alles anders geplant. Ich hatte meinen Ex-Freund vor 2 Jahren kennengelernt und der wohnte in Bayern und ist halt selbstständig mit seiner Familie. Und als ich runtergezogen bin, ich habe meine Mutter ja auch klar mitgenommen, ne? Ging das alles so in die Brüche und fremdgegangen und dann hat er Drogen genommen, Gewalt und dann habe ich meine Mutter geschnappt, ich war hochschwanger und habe gesagt, jetzt müssen wir umziehen. Boah, was für ein Stress, was für eine Anstrengung. Ich habe einen Horror hinter mir, das kannst du dir nicht vorstellen. Jetzt wohnt ihr in einer Wohnung, das kleine Kind, du und deine schwerkranke Mutter. Richtig, und, genau. Und du bist die Managerin in der Mitte. Genau, das heißt mit mir und steht, fällt alles, ne? Und wie finanzierst du euer Leben? Ja, ich laufe über Hartz IV. Ne? Und durch die kleine Rente meiner Mutter, das Pflegegeld, was wir halt kriegen, und so gucke ich, dass wir uns halt über Wasser halten. Ne? Oh, Respekt, ich sag nochmal, du bist 26 Jahre alt, da können sich manche aber eine Scheibe von abschneiden. Du wolltest Bezug nehmen zu Susanne. Genau, ich wollte dir vielleicht, gib dir das so ein bisschen Denkanstoß und vielleicht ein bisschen Kraft, weil wie gesagt, sie ist ja nicht alleine. Sie hat ihren Mann. Ich habe noch gehört, sie hat eine Tochter hat sie auch noch. Ne? Ich kann nicht verstehen, dass sie keinen Lebensmut mehr hat. Sie ist nicht allein, sie hat ihre Familie. Mein Gott, was sind 300 Kilometer? Wenn ihr Vater nicht mehr da ist, was ist denn dann? Die Einzige, die wirklich nach meiner Ansicht vielleicht mal so ein bisschen meckern oder jammern dürfte, wäre ihre Mutter. Sie hat ihre Kinder verloren, jetzt ist sie für ihren Mann da. Das ist nicht leicht für die Frau und sie hat ja auch schon ein gewisses Alter. Susanne sollte sie einfach mal ins Auto setzen und hinfahren. Ganz egal, ob der Vater sie erkennt oder nicht. Scheißegal. Finde ich einen sehr richtigen und sehr guten Ratschlag von dir. Und, das sollte sie einfach mal machen, denn ja, wenn es hinterher zu spät ist, dann macht sie sich Vorwürfe. Richtig, genau. Genau das ist es. Und sie war schon ein Jahr nicht da, immerhin. Ne? Ja, das ist. Ja, das, wenn sie es jetzt schon hat mit ihren Gewissensbissen, es wird nicht besser, wenn sie mitkriegt, ihr Vater ist nicht da. Sie hat sie dann sowieso. Also, es ist ja auch ganz menschlich. Wenn meine Mutter mal geht, ich werde auch Gewissensbisse haben, werde denken, ich hätte auch in manchen Sachen was besser machen können. Ich bin ja auch nicht perfekt, ne? Das will ich gar nicht damit. Jetzt bist du so lange schon mit der extrem schweren Erkrankung deiner Mutter beschäftigt und du kriegst mit, wie die Situation sich auch verschlechtert. Ja. Denkst du an den schlimmen Fall oft? Ja. Schlimm, also jetzt in den letzten Tagen ist es ganz, also ich habe immer geschoben, ne? Sonst wird man ja wahnsinnig. Und jetzt so in letzter Zeit, ich habe jetzt ein Hospiz mit eingeschaltet, weil die auch viel Palliativmedizin haben, weil meine Mutter auch so viel von Schmerzen geplagt ist. Die Hausärzte kriegen das ja so auch gar nicht mehr hin. Das konfrontiert halt extrem wieder jemanden und spricht dann auch an. Momentan bin ich mit meinen Nerven fix und fertig. Weil wenn sie geht, ich habe niemanden mehr. Doch meine Kleine, Du hast ein Kind, was ja schon auch ein Trost ist. Ja, aber die Mama ist natürlich was ganz Wichtiges für dich. Genau. Und ist es nach wie vor, dass die anderen Kinder sich nicht um sie kümmern? Nicht melden. Nee, die melden sich auch nicht. Über Jahre auch schon keinen Kontakt mehr. Aber erklär mir das doch bitte mal. Wie kann man denn so herzlos sein? Meine Mutter ist ein lästiger Anhängsel. Die haben alle ihr eigenes Leben und die wollen damit nichts zu tun haben. Wirst du sie benachrichtigen, wenn deine Mutter angeht? Nein. Also so zerrissen ist das Band. Ja. Spricht deine Mutter über ihre anderen Kinder mit dir? Ja, wir haben ein ganz gutes Verhältnis und sie ist halt traurig, ne? Sie ist halt traurig und kann nicht verstehen, das muss für deine dass Mutter da gar nichts kommt. Das ist furchtbar. Es muss für sie ganz furchtbar sein und wie erleichternd es für dich wäre, wenn da noch zwei mit anpacken würden, ne? Ja, natürlich, klar. Keine Frage, auch für mich. Es ist ja immer was anderes, wenn man weiß, man ist alleine hinterher, wenn sie halt nicht mehr da ist, als wenn man noch weiß, man hätte noch eine Schwester oder einen Bruder, der eventuell da ist, ne? Sprichst du mit deiner Mutter über den Tod? Ja, wir versuchen das ab und an mal. Manchmal gibt es so Situationen, da kommen wir da mal drauf. Wir haben auch eine Patientenverfügung, allen drum und dran. Ne? Aber du sagst, dass sie trotz ihrer schweren Erkrankung doch am Leben noch hängt und festhält. Ja, klar. Ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man so schwer krank ist über so einen langen Zeitraum, dass man irgendwann auch mürbe wird und müde wird. Ist sie auch. Auf der einen Seite ist sie das auch. Sie sagt immer, sie will nicht ersticken. Ich weiß, ich habe keine finanziellen Mittel, dass ich sagen kann, pass auf, Mama, ich setze dich ins Auto, ich fahre dich nach Holland oder in die Schweiz zur Sterbehilfe. Ne? Wir hatten jetzt auch schon zig Situationen, wo der Notarzt nicht rechtzeitig kam, wo sie schon wirklich keine Luft mehr kriegt und wirklich dann noch mit letzter Kraft gerufen hat, sie will nicht mehr, mich zerfetzt ist das Herz und ich kann nichts machen. Du hast Kontakt zu Palliativmedizinern? Ja. Jetzt habe ich jetzt seit 2-3 Tagen. Ja, finde ich sehr wichtig, weil gerade auch die Angst vor dem Ersticken, das weiß ich aus der Palliativmedizin, dass man das ganz gut im Griff hat, dass die Menschen auch bei solchen Erkrankungen nicht ersticken müssen oder zumindest nicht das Gefühl haben, ersticken zu müssen. Und da musst du dich wirklich an Palliativmedizin halten, weil die das am besten kennen und wissen, was man da macht. Mensch, Selina, du bist aber eine tolle Frau, das muss ich dir aber sagen. Ach ja. Ich meine, andersrum wäre es ja auch so gewesen, wenn ich was gehabt hätte, weil meine Mutter ja auch da. Aber solche Einstellungen haben nicht alle. Ja, ich finde es normal. Denkst du manchmal darüber nach, du bist so jung, dass ja so ganz elementare Zeiten deiner Jugend, was andere so erleben, hast du ja alles gar nicht erlebt. Denkst du darüber nach? Nee, eigentlich nicht, weil ich ganz andere Prioritäten in meinem Leben setze. Mhm. Mir sind ganz andere Sachen wichtig und kleine Momente und Augenblicke. Mein Gott, ich kann auch mit 40 noch irgendwo hingehen und feiern oder ausgelassen sein. Ich denke gerade, das ist für deine kranke Mama doch sicher auch noch ein Glück, dass sie ihr Enkelkind so erlebt, ne? Ja. Das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Also die Kleine hatte wirklich definitiv ihren Sinn, denn wenn ich die nicht gekriegt hätte, geplant war sie eigentlich gar nicht, dann wäre ich mit meiner Mutter gegangen. Ich habe immer zu meiner Mutter gesagt, pass auf Mama, wenn du springst, springe ich mit dir. Mhm. Ja, das darfst du natürlich nicht. Das hätte mich hier gehalten, ne? Ja, aber das darf natürlich jetzt nicht passieren, da sind wir uns klar. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Deswegen die Kleine, die hat schon ihren Sinn, dass sie so gekommen ist, ne? So, du tapfere Selina. Ach ja. Schön, dass du angerufen hast. Ich finde auch deinen Bezug auf Susanne sehr, sehr gut und sehr richtig. Hat ja noch ein anderes Gewicht, wenn du das so sagst, mit deinem Erfahrungshintergrund. Sehr gut, dass du angerufen hast. Ja, allen anderen, wenn die das alle hören oder wie, die müssen sich da alle mal so ein bisschen, vielleicht gibt es einen kleinen Denkanstoß. Genau. Das ist für die Erkrankten auch nicht gerade einfach. Ja, natürlich, das stimmt. Viel, viel Kraft dir und deiner Mama, Selina. Ja, danke. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, auch danke. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt geht's weiter mit Ibana. Ibana ist 24. Guten Morgen. Hallo Ibana. Guten Morgen, hallo. Ibana, was geht's bei dir? Ja, ich versuche das mal kurz zu fassen. Ja, das wäre schön. Also bei mir ist so, ich bin jetzt 24. Ja. Ja, bei mir ist halt so, also seit ich 15 bin, bin ich halt immer mit Männern zusammen gewesen, also in festen Beziehungen. Mhm. Und also es gab eigentlich maximal Zeiträume von 1-2 Wochen, wo ich nicht in einer festen Beziehung war seitdem. Wow. Wie viele feste Beziehungen hattest du seit deinem 15. Lebensjahr bis heute? Das kann ich gar nicht mehr zählen, ganz ehrlich. Wie bitte? Das waren mal kürzere Abstände, mal längere. Aber dann waren es sehr, sehr kurze Abstände manchmal. Sehr kurze, ja. Ich war, ich habe ziemlich große Angst so vom ganz alleine sein und ich bin mit 18 ich bin mit 18 ein paar Monate anschaffen gewesen, habe das dann damals über eine Anzeige zu Ende gebracht und habe dann eine Drogenzeit hinter mir, auch immer in festen Beziehungen und bin jetzt aber sauber. Also auch schon eine ganze Menge erlebt mit deinen 24 Jahren. Ja, ja. Wie lange bist du denn jetzt in deiner jetzigen Beziehung? Ja, nee, das ist das ja. Ach so. Darum geht's ja jetzt, ja. Und zwar habe ich geheiratet letztes Jahr und war halt schwanger zu dem Zeitpunkt und habe jetzt meinen kleinen Sohn. Habe allerdings auch schon 2 Kinder in Pflege. Also der Älteste bei meinen Eltern, der Mittlere beim Jugendamt. Der Kleine lebt jetzt mit mir. Also ich bin vor meinem Mann ins Frauenhaus geflüchtet vor ein paar Monaten im Februar. Ich frage mal ganz kurz zwischendurch, wieso lässt du dich auf Kinder ein, wenn dein Leben noch gar nicht so klar ist und so geordnet? Ja, das war natürlich nicht geplant, ne? Also die beiden Älteren, die sind halt durch meine Feierphase, Drogenphase sind die entstanden. Das heißt, du hast Drogen genommen, auch während du in der Schwangerschaft warst? Nein, während der Schwangerschaft nicht, um Gottes Willen, nee. Aber halt dann danach halt dann wieder, sobald die Kinder da waren. Mhm. Und und jetzt bin ich halt mit meinem Jüngsten das allererste Mal in einer ganz eigenen Wohnung, hab mir auch Hilfe beim Jugendamt geholt halt, damit ich das mit dem Haushalt und sowas alles meister. Der Typ, den hast du vom Hals, der war gewalttätig dir gegenüber? Nicht körperlich, aber psychisch halt, ne, ziemlich extrem. Und mein Problem ist einfach, dass ich war noch nie ganz alleine, noch nie wirklich alleine. Und ich habe mich immer nach meinen Männern gerichtet, was meine Meinung anging, was das anging, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat. Ob das Musik war, Fernsehprogramm, alles halt. Mein ganzes Leben immer nach den Männern ausgerichtet. Und jetzt bist du alleine? Ich bin jetzt ganz alleine in meiner eigenen Wohnung mit meinem Sohn und habe auch wieder Hilfe. Wie lange schon jetzt? Seit März, Mitte März. Seit März, ja. Und wie fühlst du dich jetzt alleine mit deinem Sohn? Ja, beschissen. Entschuldigung, wenn ich den Ausdruck benutze, aber ich versuche Hilfe zu bekommen. Also ich weiß selber gar nicht, wer ich bin. Und ich habe Angst, weil mein Mann hat mir halt auch gedroht mit meinem damaligen Zuhälter, ja, mit seinen nicht so netten Freunden, sage ich jetzt mal. Und ja, die Polizei kann halt nichts machen, weil nichts passiert ist. Ich habe Näherungsverbot gegen ihn persönlich, aber okay, ich halte mal fest. Du hast Angst vor, erstmal körperliche Angst vor deinem ehemaligen Freund, vor dem Vater des Kindes. Vor meinem Ehemann, ja. Vor deinem Ehemann. Und du hast auch Angst, gibt es auch noch die andere Angst oder das Unwohlsein, dass du jetzt einfach da so alleine in der Wohnung bist, weil du nicht alleine sein ertragen kannst? Habe ich das auch so verstanden? Ja, schon. Ja, und halt, dass ich halt Angst habe, dass, ja, ich weiß gar nicht, wer ich bin und was ich mit mir selber anfangen soll. Ich bin nächtelang wach. Seit ich in meiner eigenen Wohnung bin, schlafe ich nachts gar nicht. Was machst du den ganzen Tag über, ja? Also ich habe 2 Tage die Woche, wo ich mit dem Kleinen halt einen Miniclub besuche. Also damit er ein bisschen rauskommt und Kontakt zu anderen Kindern bekommt. Ja, und die restliche Zeit bin ich halt alleine. In meiner Wohnung mit ihm. Und du hast so keinen Bekanntenkreis, Freundeskreis, gar nichts? Nee, weil ich bin halt in eine neue Stadt geflüchtet vor ihm halt. Ne? Und ja, und ich bin halt alleine. Ich versuche halt überall psychologische Hilfe zu bekommen und bekomme nirgendwo Hilfe, auch übers Jugendamt nicht. Und ich weiß langsam nicht mehr, was ich machen soll, weil ich merke, dass ich Hilfe brauche. Ich verstehe. Das ist quasi hier ein Notanruf, ne? Ja, schon. Ja. Ich verstehe. Also so wie du es schilderst und bei deiner Vergangenheit, die du jetzt auch angedeutet hast, ist mir das schon klar, dass du da handfeste psychotherapeutische Hilfe brauchst, um dein Leben alleine hinzukriegen. Nicht, dass du wieder in die Hände von irgendeinem komischen Typ fällst und wieder ein Desaster erlebst. Aber ich werde nicht ernst genommen. Ich sage überall, ich brauche Hilfe. Ich sage, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe. Und von allen Seiten wird mir gesagt, sie schaffen das. Sie sind eine starke Frau, sie kriegen die Sachen mit den Ämtern und sowas hin, sie schaffen das. Entspannen sie sich, atmen sie durch, sie kriegen das hin. Aber du hast das Gefühl, dass du es nicht schaffst? Nee, und ich sag das auch überall, ich sag das beim Jugendamt, bei den Ämtern und ich werde einfach nicht ernst genommen. Vor was hast du Angst, was passieren könnte, wenn du es nicht schaffst? Ja, am meisten habe ich halt Angst davor, dass ich wieder anfange, irgendwie Drogen zu nehmen oder sowas. Mhm. Warst du schon mal kurz davor? Ehrlich? So ganz knapp war noch nicht, aber ich denke halt in letzter Zeit schon ziemlich oft darüber nach, weil dann ist das für mich erträglicher und ich kann einfach nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, was ich noch machen soll, weil ich sag überall, ich brauche wirklich Hilfe und ich will psychologische Hilfe und ich bekomme es nirgendwo. Finde ich skandalös, wenn jemand so klar um Hilfe bittet wie du und das auch noch so klar erklärt, sodass es jedem eingängig ist und verständlich ist, verstehe ich nicht, wie man dir sagen kann, ah, sie sind eine starke Frau, sie schaffen das schon. Finde ich. Das Einzige, was die mir geraten haben, ist, ich soll ins Krankenhaus, in eine Tagesklinik gehen. Und dann habe ich gefragt, was in der Zeit dann mit meinem Sohn ist, wenn ich in der Tagesklinik bin. Ja, dann müsste man halt gucken, ob man sich für die Zeit dann um eine Pflegemutter kümmert. Für die Tage dann. Aber ich kann auch nicht, ich liebe meinen Sohn. Und das ist die letzte Chance für mich. Ich habe eine Vasektomie machen lassen nach der Geburt jetzt. Und ich gebe doch meinen Sohn nicht weg. Ja. Das kann ich doch nicht. Jetzt werden wir uns mal schlau machen im Hintergrund, was wir dir noch an guten Tipps geben könnten. Ich weiß, dass es auch Kliniken gibt, psychosomatische Kliniken, wo junge Mütter ihre Kinder mitnehmen können, wo die Kinder die ganze Zeit dabei sind. Das wäre natürlich vielleicht auch eine interessante Sache für dich. Wir werden uns jetzt schlau machen und wir rufen dich jetzt an. Das heißt, meine Psychologin, Magdalena heißt sie, du legst bitte auf. Sie meldet sich gleich und ich hoffe sehr, dass wir dir in dem ganzen Chaos da ein bisschen eine Leitlinie geben können. Mich würde das sehr freuen. Das wäre super. Ribane, bitte auflegen, wir melden uns gleich. Okay? Alles klar, danke schön. Okay, tschüss, ciao. Tschüss. Und heute ist der Tag der ungewöhnlichen Namen. Ribana, Selina, naja, Theresa ist nicht so. Aber jetzt kommt Samira, 24, guten Morgen. Guten Morgen, Domi. Guten Morgen, Samira. Ja. Ja. Über was reden wir beiden? Zwei Samira. Kulturen prallen aufeinander, Familie. Also ich erzähle jetzt einfach mal. Ich bin, wie gesagt, 24 Jahre alt. Ich bin ursprünglich aus dem Balkan. Ich bin aber hier groß geworden und ich habe mich auch hier eingelebt, eingedeutscht, wie auch immer. Mhm. Und ja, ich habe relativ früh geheiratet. Mein Mann kam damals auch aus dem Balkan. Ich habe ihn dann hier rübergebracht nach Deutschland. Kommst du aus einer muslimischen Familie? Ja. Ja. Ja. Mhm. Und wie alt warst du, als du geheiratet hast? 18, 19. Mhm. Genau, ich habe damals geheiratet, dann habe ich diesen Mann hier nach Deutschland gebracht. Ja, und dann in der Ehe gab es halt auch viel Gewalt, Auseinandersetzungen. Wolltest du diesen Mann freiwillig heiraten? Ja, was heißt freiwillig? Ich wurde sozusagen gedrängt. Also das war jetzt keine Zwangsheirat, aber sozusagen gedrängt, weil meine Eltern damals an meiner Jungfräulichkeit gezweifelt haben. Und ich wollte es denen halt beweisen, dass es nicht so ist. Und ja, man war jung, man war naiv, ne? Das heißt, diesen Mann hast du nie geliebt? Nein. Und es gab dann auch Gewalt in der Ehe? Genau, es gab dann Gewalt in der Ehe. Ich habe das dann auch gut 1,5-2 Jahre mitgemacht, weil ne, ich dachte, okay, jetzt gehört sich so als islamische Frau, sage ich jetzt mal. Ne? Und da irgendwann ging es nicht mehr und das es hat sich dann auch rausgestellt seinerseits, dass es eine Scheinehe war. Also er hat mich wirklich nur aufgrund Deutschland geheiratet. Nein. Und das hat er mir dann auch gesagt. Ja, ja. Du bist hoffentlich erst getrennt von dem? Ja, ja, getrennt schon. Scheidung läuft auch parallel und ich kämpfe darum, dass er seinen Aufenthalt irgendwie verliert, also dass er abgeschoben wird. Ja, dann bin ich zurück zu meinen Eltern gegangen, ja, weil Ehre, Stolz war jetzt da die Rede und dann bin ich halt wieder zurückgegangen, habe zu Hause finanziell mit unterstützt, habe gearbeitet. Haben die Eltern, wenn ich zwischendurch fragen darf, haben die Eltern das akzeptiert, dass du dich von ihm trennst? Schwer. Schwer, sehr schwer. Trotz der Gewalt und... Ja, weil die sind der Meinung gewesen, ich wäre dann irgendwie keine gute Ehefrau, weil er hätte ja keinen Grund, irgendwie ohne Grund auf mich loszugehen. Wie absurd, das sagt deine Mutter auch zu dir? Ja. Das kann ich nie verstehen, wenn Eltern, die ihr Kind, ihre Tochter lieben, sowas sagen. Das ist es ja, ne? Weil ich kannte es nicht anders. Ich kannte es wirklich so, ne? Die Frau muss das machen, was ihr Mann sagt. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, ich bin hier groß geworden. Ich kenne meine Rechte, ich kenne meine Pflichten. Sehr gut, und das muss ich nicht machen. Sehr gut, dass du dich so verhalten hast und gewehrt hast. Ja, dann, wie gesagt, bin ich zurück zu meinen Eltern. Ich habe finanziell auch zu Hause unterstützt und so. Und da war ich nur die Gute. Und dann hieß es halt, ich soll wieder heiraten. Und da habe ich gesagt, nee, das ist nicht, ne, weil die Leute haben angefangen zu reden, hin und her. Dann habe ich mich geweigert, wieder einen jugoslawischen Mann zu heiraten. Und dann habe ich einen deutsch-russischen Mann kennengelernt, der mein Leben wirklich komplett verändert hat. Und ja, dann haben das irgendwie die Angehörigen mitgekriegt, die Familie, und dann war ich sofort abgestoßen. Und dann kam es zu verbalen Ausdrücken, zu Handgreiflichkeiten. Mein Vater also war auch handgreiflich mir gegenüber, auch mehrmals. Und nur weil die wirklich erwachsene junge Frau, die Tochter, sich jetzt für ein eigenes Leben entschieden hat. Ja, nur deshalb. Genau. Wie ist die Situation heute jetzt aktuell? Ja, aktuell befinde ich mich im Frauenhaus. Warum? Weil ich im Frauenhaus, weil der neue Mann dich auch wieder geschlagen hat? Nein. Wegen meinem Vater. Wegen des Vaters? Ja, ja, er hat mich ja verprügelt. Dann bin ich vor ein paar Monaten geflüchtet von zu Hause, bin jetzt im Frauenhaus. Also ich bin jetzt hier nicht mehr geduldet im Frauenhaus, weil man hat ja so eine bestimmte Frist, die man einhalten sollte. So, diese Frist läuft aber demnächst ab. Ich bin immer noch mit meinem Freund zusammen. Hast du dann Angst, wenn du dann wieder draußen sein wirst? Hast du Angst vor deiner Familie, vor deinem Vater, dass er dir nachstellt? Ja. Was für eine schlimme und traurige Geschichte, Samira. Und was für eine tapfere Frau du bist, dass du nicht klein beigibst. Ja. Das tut mir wirklich total leid. Ich habe ja schon so oft ähnliche Geschichten hier gehört. Und wenn die Frauen mir das erzählen, das zerreißt einem wirklich das Herz. Ihr wollt nur euer eigenes Leben führen und ihr dürft es nicht. Das ist so unfassbar, ist das. So unfassbar. Meine Frage, Domian, ganz kurz. Ich höre ja, wir sind gleich zu Ende. Genau. Ich muss jetzt das Frauenhaus wechseln. Und ich bin ja immer noch mit meinem Freund zusammen. Also er war, also wir sind relativ. Samira, gleich trennt uns der Sender. Wir machen Folgendes. Bitte leg auf und wir rufen dich sofort wieder an und alles weitere dann unter zwei Ohren, okay? Okay. Bis super, gleich. Danke, alles Gute. Tschüss. Ciao. Tschüss. In der Technik, Katrin Mebold. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. Das ist unsere letzte Nacht vor der Sommerpause. Schönes Wochenende. Ciao.